The 21st century. Thank you. programmiert. Und das Dumm ist jetzt ausgeführt. Wir sind die Hörblotter. Wir sind die Hörblotter. Wir sind die Hörblotter. Wir sind die Hörblotter. Wir laden unsere Batterie. Jetzt sind wir voller Energie. Wir sind die Hörblotter. number you have reached has been disconnected. Thank you. d'Azur et Saint-Tropez. Tour de France, Seul et les Pyrénées. Tour de France, dernière étape Champs-Élysées. Tour de France, warum? Doch. Nein. Warum? Warum? Doch. Ich bin nicht dein Sexobjekt. Deine Tricks sind fast perfekt. Ich bin nicht dein Sexobjekt. Du machst mich an und gehst dann weg. No, no, no, no. Si quieres, ¿por qué? No. Quizás, ¿por qué? No. A lo mejor. Si quieres, ¿por qué? quizás. ¿Por qué? A lo mejor. Und wenn ich diese Taste drück, spielt er. Let's see.